ist scheiß Hotel, das schlagen wir noch kaputt. Ich kann nicht mehr, ich muss kotzen. Das Bier schmeckt wie Pisse pur. Und dieser Raum, er stinkt wie Scheiße. Ich bin auf dem Flur. Und das waren wirklich schöne Tage. Und ich schaue gern zurück. Bring sie wieder, diese Zeiten. So voller Spaß und voller Glück. Und Dallas, Texas war nicht anders. Kein Down Alkohol. Doch die Leute waren echt in Ordnung. Da fühlt man sich wohl. Weiter dann nach Minnesota. Nach St. Paul, der Wikingerstadt. Da konnte man's wohl irgendwie nicht leiden, was für eine Straßenschlacht. Doch das waren wirklich schöne Tage. Und ich schaue gern zurück.